Das sind die Schlagzeilen. Bundeswehrübung in Langendamm, verkaufsoffener Sonntag verlief positiv und Volleyballspiel verlegt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Ich bin Ryan Dykes. Guten Morgen. 200 Teilnehmer aus 13 Nationen nehmen bis Ende der Woche an der weltweit größten NATO-Übung im Bereich zivil-militärischer Zusammenarbeit teil, ausgerichtet vom entsprechenden Zentrum in der Langendammer Clausewitz-Kaserne. Neben Soldaten sind zahlreiche Zivilisten in das groß angelegte Rollenspiel eingebunden, bei dem die Männer und Frauen in Uniform lernen sollen, wie sie in Krisengebieten mit den zivilen Menschen in Kontakt treten und zusammenarbeiten. Die Werbegemeinschaft Nienburg Service zog nun ein positives Fazit zum vergangenen verkaufsoffenen Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr waren am Sonntag alle Geschäfte in Nienburg geöffnet. Dazu Sprecher Jörg Kolosser. Wir haben ja Glück gehabt, der Wettergott hat wahnsinnig gut mitgespielt. Es war eigentlich optimal, die Sonne war da. Ja, in den Geschäften war es auch gut, es war da eine gute Mischung. Die Leute haben sich gerne draußen aufgehalten, haben das genossen, aber sind auch in die Läden gekommen und waren auch einkaufen. Wir hatten auch eine gute Resonanz aus Nachbarkreisen. Da sieht man dann auch, dass der verkaufsoffene Sonntag in Nienburg auch eine Sogwirkung hat und dass die Leute dann auch tatsächlich ein paar Kilometer fahren. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Morgen tagt um 17 Uhr der nächste Stadtentwicklungsausschuss im Nienburger Rathaus. Unter anderem wird über die Kapazitätserweiterung der Schieneninfrastruktur im Raum Bremen, Hamburg und Hannover sowie den Bebauungsplan am Kreher Weg beschlossen. Eine Fragestunde für die Öffentlichkeit wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Das für kommenden Sonntag angesetzte Heimspiel der ersten Damen des VC Nienburg wird verschoben. Grund hierfür ist die aktuelle Nutzung der Sporthalle als Erstaufnahmelager für Flüchtlinge. Eine Ausweichhalle stand für diesen Spieltag nicht zur Verfügung. Die Begegnung gegen Marmagen wurde auf den 6. Dezember verlegt. Der Beginn des Spiels ist dann um 15 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.